Nawalny und Taurus, die AfD und die russische Propagandamaschine. Die AfD hat nach dem Parteitag zur Europawahl im Sommer 2023 in Magdeburg gleichsam auch jegliche Zurückhaltung in Sachen Russland verloren. Das Parteiprogramm setzt in der Präambel auf die multipolare Weltordnung, zählt die USA indirekt zu den außereuropäischen Großmächten, die in Europa Konflikte schüren, und die Partei wählte mit Maximilian Krah einen Spitzenkandidaten, der auf den Sieg Russlands gegen die Ukraine setzt und hofft, dass es in einer multipolaren Weltordnung keine universellen Menschenrechte mehr gibt. Diese Russlandnähe zeigte sich auch in den Reaktionen der AfD auf die Ermordung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny durch das russische Gefängnissystem, auf die Taurus-Debatte und auf die von Russland in die deutsche Öffentlichkeit hineingeworfenen Mitschnitte eines Gesprächs von Bundeswehroffizieren über die Effektivität und die Nutzbarkeit des Taurus-Raketensystems für die Ukraine. Tino Chrupalla warnte nach dem Tod von Nawalny vor voreiligen Schlüssen und voreiligen Verurteilungen Russlands. Höcke schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz einen Brief und beglückwünschte ihn zu dem Entschluss, der Lieferung von Taurus-Raketen nicht zuzustimmen. Und als der russische Geheimdienst den Mitschnitt des Bundeswehrgesprächs veröffentlichte, empörte sich Krah nicht über den russischen Spionageangriff gegen die deutsche Bundeswehr, sondern folgte der russischen Propaganda in der Lesart, deutsche Soldaten würden Angriffe auf russische Brücken planen und so einen Atomkrieg provozieren. Höcke in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2024: Gehen Sie nicht in die Geschichte ein als ein Mann, dessen Entscheidung, Marschflugkörper zu liefern, den Dritten Weltkrieg ausgelöst hat. Damit übernimmt Höcke Aussagen der russischen Propaganda, die versucht, die militärische Unterstützung für die Ukraine mithilfe einer von Putin geschürten Atomkriegsangst zu unterbinden. Der russische Präsident Wladimir Putin gab in seiner Rede an die Nation am 29. Februar 2024 den Ton vor. Er warnte anfangs vor einem Atomkrieg, sollte der Westen die Marschflugkörper liefern, um dann einen Großteil der Rede darauf zu verschwenden, wie er 100 Milliarden Rubel für Sportplätze, Wohnheime, Universitäten, Anti-Alkohol- und Fischereiprogramme ausgeben wolle. Ein Präsident, der über Sportplätze in Sibirien nachdenkt, plant kein atomares Armageddon. Putin will nur die Atomangst in Deutschland triggern, um zu verhindern, dass die Ukraine geeignete Waffen bekommt, um sich effektiv gegen den russischen Aggressor zu wehren. Und mit den unwidersprochenen Äußerungen von Chrupalla und Höcke hilft die AfD dem russischen Präsidenten bei dieser Zersetzungsstrategie. Sehr patriotisch ist das nicht. So warnte Krah am 2. März 2024 in einem Posting auf X: Deutsche Luftwaffenoffiziere besprechen einen Raketenangriff auf die russische Krimbrücke, während der Bundeskanzler jede deutsche Kriegsbeteiligung ablehnt. Diese Konferenz muss ein politisches, personelles und juristisches Nachspiel haben. Führende Politiker der AfD fungieren als Klaköre und Verstärker der Putin-Propaganda, deren Ziel es ist, die deutsche und europäische Unterstützung für die Ukraine zu blockieren. Sollten sie ihr Ziel erreichen, würde Europa unter russische Dominanz fallen.